Würdest du gerne ein dünnes italienisches Mädchen aufnehmen? Mit dieser Frage von Mann zu Mann beginnt die Geschichte des ersten feministischen Welthits. Der war allerdings alles andere als feministisch gedacht. Das Lied von den Stiefeln, mit denen sie über ihn hinwegfegt, es stammt von einem ausgewiesenen Macho, Lee Hazlewood. Billy Strange, der Arrangeur von These Boots Are Made for Walking, erinnert sich. Lee fragte mich, ob ich ein dünnes italienisches Mädchen aufnehmen wollte. Nancy Sinatra wird von mir produziert und von dir arrangiert. Allerdings sollte Nancy Sinatra, das dünne italienische Mädchen, nicht so passiv bleiben, wie Lee Hazlewood sich das vorgestellt hatte. Ein paar Wochen später suchten wir in Nancys Haus Songs aus und sie entschied sich für Boots. Das war ein Song von Lee. Und er sagte, nein, das ist ein Männersong, den kannst du nicht aufnehmen. Und sie sagte, ich werde diesen Song aufnehmen. Lee bekämpfte sie bis aufs Blut, aber sie beharrte darauf. Ich werde diesen Song aufnehmen. I am going to record that song. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. We recorded Boots, and it was the one song on the session that was a monster hit. Boots wurde ein Monster-Hit, obwohl es eigentlich ein Männersong war. Für Nancy Sinatra ging es da nicht etwa um Hass. Sie fand den Song clever, sexy und funky. I've never ever had a hate thing with it. It's cute and sexy and funky, which I just dearly love. So wird ein Lied über die Rachegelüste eines eifersüchtigen Mannes zur Hymne einer sich emanzipierenden Frau. Und die übers Knie hochgezogenen Stiefel werden zum modischen Symbol dieser Emanzipation. Die Erwartungen von Frauen an das Leben ändern sich rapide. Bis 1966 brauchten Frauen noch die Unterschrift ihres Ehemanns, wenn sie zur Bank gehen wollten. Es gab alle möglichen Dinge, die sie nicht tun durften, sagt der britische Pophistoriker John Savage. Dusty Springfield, You Don't Have to Say You Love Me, ein Riesenhit 1966. Damit wird Dusty Springfield zu einem der größten weiblichen Popstars der 60er Jahre. In ihrer Heimat hat sie eine eigene Fernsehshow. Und Dusty wird zur Gay Icon, zu einer Ikone, verehrt und bewundert von schwulen Männern wie Neil Tennant von den Pet Shop Boys. Dusty hat eine der wunderbarsten Stimmen der Pop- und Soul-Musik. Sie hat diese verletzliche Qualität in ihrer Stimme und diese fantastische Phrasierung. Sie verwandelt jeden Song in einen Dusty Springfield-Song. Wie so viele schwule Männer bewundert auch der junge John Savage in den 60ern Dusty Springfield und spürt eine heimliche Verbundenheit. Dusty was gay, lesbian at the time. Dusty war lesbisch. Niemand wusste das und niemand sprach darüber. Über Homosexualität in der Popmusik wurde überhaupt nicht gesprochen. Schwulsein war in England bis 1967 verboten. Homosexualität unter Frauen war nicht verboten, man hielt sie schlicht für nicht existent. Also suchten Lesben und Schwule förmlich nach Zeichen, nach Indizien des anderen, nach einer Abweichung von der Heteronorm. Und bei Dusty Springfield wurden sie fündig. Dusty schien zu ihnen zu sprechen, ohne dass man genaueres wusste. Aber so funktioniert Popmusik. Zu viel Eindeutigkeit tötet manchmal die Illusion und den Traum. 1966 ist auch das Jahr der Widersprüche. Da forciert ein amerikanischer Macho gegen seinen Willen die Befreiung der Frauen. Und ein englischer Macho wird von den Girls geliebt, für Zeilen wie diese. Who wants yesterday's papers? Who wants yesterday's girl? Wer will die Zeitungen von gestern? Wer will die Mädchen von gestern? Oder diese. Look at that stupid girl. Sie ist das übelste Ding der Welt. Schau dir dieses bescheuerte Mädchen an. Oder auch diese. Unter meinem Daumen, das Mädchen, das mich einst in der Hand hatte. Under My Thumb und Stupid Girl, zwei Songs aus Aftermath von den Rolling Stones, eins der größten Alben 1966. Unter der androgynen Oberfläche der Stones lauert eine gewisse Geringschätzung von Frauen. Oder gleich Verachtung für die Girls. Und den Girls gefällt's. There's TV footage of the Rolling Stones performing Under My Thumb. Wenn die Stones damals Under My Thumb spielten, drehten die Mädchen durch. Die Stones haben da viele alte Motive aus dem Blues übernommen. Es liegt an Songs wie Stupid Girl, dass Aftermath nicht so gut ist, wie es sein sollte. Damals wurde das kaum diskutiert. Heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Und das zeigt, dass sich viele feministische Ideen inzwischen durchgesetzt haben. Feminism and ideas of feminism, basic ideas of equality for women, in fact, have become accepted. Dem Erfolg der Rolling Stones tut das allerdings keinen Abbruch. Die singen immer noch die alten Lieder, auch 50 Jahre danach. Change has come, she's under my thumb. I take it easy, baby.